Du vergisst aber deine Pflicht. Ja, wollen wir die Gläser füllen? Soll ich dir einschenken? Gieß mal ein. Das genügt. Mir bitte nicht. Und nun mal einen Trinkspruch auf das Geburtstagskind. Wir wünschen dir Gesundheit, Glück und viel Erfolg. Zum Wohl. Prost!